1. Es gab einen wohlhabenden und einflussreichen Mann aus dem Stamm Benjamin Namenskiss, der ein Sohn Abels war und aus einer angesehenen Ahnenreihe stammte. 2. Sein Sohn Saul war ein stattlicher und gut aussehender junger Mann, der all anderen Israeliten und Körpergröße überragte und durch sein Erscheinen auffiel. 3. Als die Esslin und Sains Vaters Kiss verloren gingen, beauftragte dieser Saul, zusammen mit einem der Diener aufzubrechen die Tier zu suchen. 4. Sie durch Quirten das Gebirge Ephraim soe die Gebiet von Salisa und Salim, konnten die Esslin und Jedoch in Kina dieser Region in finden. 5. Im Gebiet von Zuf angekommen, schlug Saul seinem Diener vor, die Heimreise anzutreten, damit sein Vater sich nicht mehr am Erwohligen als die Tier Sorg. 6. Der Diener entgegnet Jedoch, das in der Stadt ein Hochange sehene Gottsmann lebe, dessen Vorhersagen stets eintreffen, und schlug vor, in nach dem Richtigen Weg zu fragen. 7. Saul gab zu bedenken, dass sie kein angemessens Geschenk für den Gottsmann hatten, die ihr vorreiten brot bereits erschöpft seien und sie nichts anders mit sich führten. 8. Der Diener antwortet daraufhin, dass noch ein klein Silberstück besitzt, welches dem man Gotts als Gegenleistung für die Auskunft geben kann. 9. In früheren Zeiten war es in Israel üblich, jemanden, den man hielt als Propheten bezeichnet, einen Seher zu nennen, wenn man Gott Rat bat. 10. Saul stimmte dem Vorschlag seines Dieners zu, woraufhin sie sich gemeinsam in die Stadt begaben, in der sich der Gottsmann aufhielt. 11. Warend sie den Aufstieg zur Stadt bewältigten, begegneten sie jungen Frauen beim Wasserschopfen und erkundigten sich bei ihnen nach dem Verbleib des Seers. 12. Dies bestätigten seine Anwesenheit und erklärten, dass Gerade in die Stadt gekommen sei, die das Volk hielt ein Opferfest auf der Anhofeier. 13. Sie rieten ihnen zur Eil, die das Volk erst nach der Segnung des Opfers durch den Seher mit der Mahlzeit beginnen würde, und versicherten ihnen, in jetzt anzutreffen. 14. Als sie die Stadt betreten, kam ihnen Samuel bereits entgegen, die Gerade auf dem Weg zur Opferstadt war, dort sein priesterlichen Pflichten zu erfüllen. 15. Bereits am Tag vor Sauls Ankunft hat Gott Samuel offenbart, dass ein bedeutungsvoll Begegnung bevorstand. 16. Gott kündigteren im einen Mann aus Benjamin zu senden, den zum Anführer selben soll, Israel von der Unterdrückung der Philister zu befreien. 17. Sobald Samuel Saul erblickt, bestätigt Gott im innerlich, dass dies der Mann sei, der die Herrschaft über sein Volk übernehmen wird. 18. Saul trat im Stadter und Samuel Herren und bat in hofflich am Auskunft darüber, wo das Haus des Seers zu finden sei. 19. Samuel gab sich als der Seher zu erkennen und forderte Saul auf, im zur Opferstadt zu folgen, dort gemeinsam zu essen und am nächsten Morgen als weitere zu besprechen. 20. Beruhigte Saul besuglich der Vordri Tagen Verlerinen Esslinen und Dutiten, das Saul und seine Family Ball die Hoekste Ere in Israel zu teilward. 21. Saul reagiert bescheiden und fragte, warum Samuel so zu im Sprech, da doch ner aus dem Kleinsten Stamm und der Geringsten Family Benjamin Stamm. 22. Denek Ferti Samuel Saul und seinen Diener in den Speisel und weis ihnen die Ehrenplatz unter den etwa 30 geladenen Gasten zu. 23. Samuel weis den Kohen, das besondere Fleischstück zu servieren, das a zuvor für diesen speziellen Anlass beseitigelegt hat. 24. Der Koch serviert Saul daraufhin das beststück Fleisch, warren Samuel erklärt, dass die Spies eigens für diesen Moment für in aufbewahrt werden sei. 25. Nach dem Festmahl stiegen sie von der Anho in die Stadt hinab, wo Samuel auf dem Dach des Hauses einen Schlafplatz für Saul vorbereitet. 26. Früh am nächsten Morgen rief Samuel Saul auf dem Dach, damit dieser sich für die Braise Beret machen in ein Stück begleiten kann. 27. Als sie den Stadt trand erreichten, bat Samuel Saul, den Diener voraussuchen, damit im Unterweier Organ ein gottlich Botschaft verkünden kann.